Was bringt mich zu dieser Schlussfolgerung? Erstens das Fehlen der Übersterblichkeit. Angeblich sterben Menschen an Corona wie die Fliegen. Manchmal mehr als 1000 am Tag allein in Deutschland. An einem normalen Tag sterben in diesem Land etwa 2500 Menschen. Das liegt daran, dass Deutschland über 80 Millionen Einwohner hat, die nicht unsterblich sind. Das ist bedauerlich, aber es ist ein normaler Vorgang. Wenn also am Tag 1000 Menschen an Corona sterben, dann müsste diese Zahl doch auf 3500 am Tag ansteigen. Das passiert aber nicht. Jetzt sterben 1000 an Corona und die Menschen, die an anderen Todesursachen sterben, haben sich um 1000 am Tag auf 1500 reduziert. Ja, Sie haben ganz richtig gelesen. Da frage ich mich, heilt Corona Krebs, Herzinfarkte, Nierenversagen und Hirntumore? Anders ist es eigentlich nicht zu erklären, wenn die Behauptung stimmen soll, dass 1000 Menschen an Corona sterben, aber die anderen Todesursachen alle zurückgehen. Die Alternative zu dieser Theorie, dass Coronaviren Krebs heilen können, ist die Aussage, diese Menschen sterben nicht an, sondern mit Corona, so wie 30% der Menschen nicht an, sondern mit Fußpilz sterben. Doch die Panik war und ist politisch gewollt. Wie wir heute wissen, war sie sogar bestellt. Innenminister Seehofer bezahlte eine wissenschaftliche Studie mit dem Ziel, ein möglichst dramatisches Drohszenario mit 1 Million Toten allein in Deutschland zu erstellen, um auf dieser Basis Maßnahmen repressiver Natur zu rechtfertigen. Das war das Ziel. Und so steht es in den Unterlagen. Wenn es nicht bewiesen wäre, müsste man von einer Verschwörungstheorie sprechen. Der Unterschied, es ist keine Theorie, sondern Fakt. Man braucht für Logik absolut nicht Virologe oder wie der Chef des RKI Tierarzt zu sein. Allerdings muss ich Sie warnen, wenn Sie Ihren Verstand nicht sofort abschalten und sich weigern, das logisch Unvermeidliche zur Kenntnis zu nehmen, dann sind Sie ein Corona-Leugner. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Nazi, nur ohne Panzer-KZs und den unbändigen Willen, Österreich und die Westmark dem Fünften Reich einzuverleiben. Aber wer weiß schon, was Sie noch so planen, wenn Sie ein Leugner sind. Zweitens verhält es sich leider so, dass der vom Nobelpreisanwärter Professor Mult, Dr. Mult, Bundesverdienstkreuz ins B. Mult, Mult, Drosten, so genial erfundene PCR-Test nicht in der Lage ist herauszufinden, ob sie sich wirklich mit diesem Feind der Menschheit angesteckt haben. Und wenn ja, ob von ihnen irgendeine Ansteckungsgefahr ausgeht. Dieser Test wird, wenn er oft genug auch an einer Bevölkerung ohne einen einzigen Infizierten angewendet wird, eine Zahl von Infizierten finden. Die mit der Zahl der Tests und mit der Zahl der beim Test angewandten Iterationen immer weiter ansteigt. Eine gemessene Seuche ohne Virus. Was hier passiert, ist ungefähr so, als wenn Sie mit einem Schwangerschaftstest, der eine Fehlerquote von 0,5% hat, 1 Million Männer testen. Sie werden dann feststellen, dass es unter diesen Probanden 5000 schwangere Männer geben muss. Ebenso wird der PCR-Test bei der Massenanwendung immer Infizierte aufgrund seiner Fehlerquote finden, auch wenn sie gar nicht existieren. Und mit dieser Zahl wird dann Politik gemacht. Unsere Freiheit abgeschafft. Und die Frau Bundeskanzler versteigt sich zu dem Satz über Menschen, die Impfangebote nicht annehmen wollen. Zitat, wer das nicht möchte, kann auch bestimmte Dinge nicht machen. Zitat Ende. Und anschließend wundert sich diese Frau, dass sie sich die Abneigung, um nicht zu sagen die Feindschaft freiheitsliebender Menschen in diesem Land zuzieht.